Mann oder Frau. Ja, irgendwie weißt du das selbst einmal nicht so genau. Du träge Feme forderst für alle das gleiche Recht. Doch mit gleich meinst du nur dein eigenes Frauenrecht. Rennst nackig rum, schmierst dir Parolen auf den Bauch. Und ich werd langsam irre vom Kotztütengebrauch. Meine Frage ist, ich traue es nicht kaum. Darf ich dir dann gleichberechtigt auf die Schnauze hauen? Gender mich nicht voll mit deinem Mist. Nur weil du nicht weißt, was du selber bist. Die Natur ist schön, so wie sie ist. Weil Männer und Frauen nebeneinander sind. Probleme in der Reize im Leben. Wenn alle gleich gemacht sich gegenüberstehen. Hey, es steht mir bis zum Kragen. Wenn Gender gequatscht ist, komm zu ertragen. Der Professorin ist empört, fühlt sich gestört wie unerhört. An den Unis ist nichts mehr so, wie es sich gehört. Muss das sein? Ich meine nein, ich frage mich, wo bleibt der Sinn? Und wo führt der ganze Schwachsinn hin? Bist du zu oft vom Wickeltisch gefallen? Oder wollte dich noch niemand knallen? Was verdammt nochmal ist dein Problem? Willst du nicht langsam mal zum Psychologen gehen? Gender mich nicht voll mit deinem Mist.